Paragraph 21, Übung 2. Hans und Inge haben einen langen Weg von Andreas' Party nach Hause. Bis sie zu Hause sind, wird Andrea schon viel erledigt haben. Üben Sie nach folgendem Muster. Schon alle Gläser in die Küche bringen. Sie wird schon alle Gläser in die Küche gebracht haben. Versuchen Sie es jetzt. Die Schallplatten wieder einordnen. Sie wird schon die Schallplatten wieder eingeordnet haben. Die Wohnung aufräumen. Sie wird schon die Wohnung aufgeräumt haben. Die Möbel an den alten Platz stellen. Sie wird schon die Möbel an den alten Platz gestellt haben. Das Geschirr spülen und in den Schrank räumen. Sie wird schon das Geschirr gespült und in den Schrank geräumt haben. Den Teppich absaugen. Sie wird schon den Teppich abgesaugt haben. Sich ins Bett legen. Sie wird sich schon ins Bett gelegt haben. Einschlafen. Sie wird schon eingeschlafen sein.